Abschnitt 15 aus Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel. Dieses ist das 18. Kapitel der Historie des Herrn Leonard Hagebucher, welcher 12 Jahre zu Abu Telfan im Turmurki-Lande in Gefangenschaft zubrachte. Es bildet sowohl formell wie dem Inhalte nach den Mittelpunkt der wahrhaften und merkwürdigen Geschichte, die Spitze der Pyramide, auf welcher der afrikanische Redner sitzt, seine schöne Seele aufknöpft und mit dem besten Willen sein Erbauliches und Beschauliches der Residenz preisgibt. Täubrich Pascha stand an der Pforte und nahm die Eintrittskarten ab. Ein ausgewähltes Publikum hatte sich auf den Stufen der Pyramide um den Redner versammelt. Der Saal war zum Erdrücken voll. Aber das Volk, nie möchte ich es kündigen oder benennen, wären mir auch 10 Kehlen zugleich 10 redende Zungen, wer unzerbrechlicher Laut und ein ehernes Herz mir gewähret. Es ist schon schwer genug, die allein, welche von irgendeinem Einfluss auf den Gang unserer Geschichte sind, im Auge zu behalten. Da saß vor allem mit dem Fächer an den feinen Lippen die schöne Nicola zwischen der Mutter und dem Gemahl, als ob sie nie mit einem Wiesenblumenkranz im Schoße unter einem Bumsdorfer Hagedorn gesessen und nie dem Mann vom Mondgebirge auf seinem Wege zu dem großen Familienrat nachgelacht habe. Und die Frau Generalleutnantin von Einstein war eine kleine, schwächliche, kümmerliche Dame, welcher 99 Leute gewiss nicht zutrauten, dass sie imstande gewesen sei, den Willen, die Seele einer so stattlichen Tochter zu brechen und das Fräulein um 30 Silberlinge zu verhandeln, welcher aber dafür der 100. nicht nur dieses, sondern noch manches viel Schlimmere auf das bereitwilligste und aus vollster Überzeugung Schuld gab. Seine Exzellenz, der Herr Schwiegersohn der trefflichen Matrone, war ein feiner, schlanker Mann im Alter von 42 bis 44 Jahren, nicht hager, aber ein wenig müde, und zwar nicht allein in den Beinen, sondern auch in den Augen. Er trug die allermodernste Art des Backenbartes zur Schau, und obgleich er keine Perücke trug, so konnte kein Zweifel obwalten, dass er eine solche mit Anstand und ohne Aufsehen zu erregen tragen könne, eine Gabe der Götter, welche nicht einem jeglichen kahlköpfigen Sterblichen verliehen wird. Er lächelte fast ebenso milde und gewinnend wie der Herr Polizeidirektor, welcher auf dem Sessel zu seiner Linken Platz genommen hatte, und tat nur seine Pflicht, denn wie würden die Räder des Wagens kreischen und wie würden Nabe und Achse zu dampfen anfangen, wenn solche Leute und Kondukteure nicht mehr lächelten? Ob seine Exzellenz jemals ein lautes Wort gesprochen hatte, konnten nur diejenigen wissen, welche ihn während des ersten Teils seiner militärischen Laufbahn kannten. Übrigens bediente er sich, um den wilden Mann aus Afrika besser zu verstehen, einer zierlichen Lorgnette und schenkte ihm den ganzen Abend hindurch auf das Wohlwollendste seine Teilnahme und Aufmerksamkeit, weshalb es umso wünschenswerter erschien, dass auch die übrigen Freunde vor seinem Rednerstuhl aushielten, um auch ihr Wohlwollen zur Geltung zu bringen. Da saß die Frau Majorin Emma mit den allertreuherzigsten Augen und jenem ängstlichen Zug aus dem Lärm der Kinderstube um den Mund und passte genau auf. Da stand der Major an einen Pfeiler gelehnt und dicht neben ihm stand der Professor Reihenschlager und hielt sich zitternd vor übermächtiger Spannung an der Stuhllehne seiner Tochter Serena, welche so gern all ihre üble Laune in Worte fasste, um für ihre Werke desto freiere Hand zu behalten. Da stand mehr im Hintergrund der Vetter Wassertreter aus Nippenburg und hielt sich, um nicht durch unzeitgemäße Verrenkungen und Purzelbäume allgemeines Ärgernis zu geben, an dem Herrn von Bumsdorf, welcher, durch übermäßiges Schuldenbezahlen und Wechseleinlösen recht elegisch gestimmt, umso fähiger war, die ganze Predigt anzuhören und das Unbegreiflichste begreiflich zu finden. Herr Hugo von Bumsdorf, bedeutend heiterer als sein Papa und nur ganz unbedeutend von seinem Gewissen gequält, war durch eine Seitentür in den Saal getreten und hatte eine ganze Schar jugendlicher Enthusiasten aus den nächsten Kaffeehäusern mitgebracht. Es war seine feste Absicht, alle seine Verpflichtungen heute einzulösen und somit auch das am Morgen gegebene Wort für den Erfolg des Abends mit ganzer Kraft eintreten zu wollen. Ein letztes Rauschen, Raunen und Zischeln durch die Versammlung, ein letztes Räuspern und Stuhlrücken. Drei Verbeugungen des Redners hinter dem grün behängten Tischchen und den beiden Wachskerzen, ein dumpfes Gefühl der Reue, je Abu Telfan verlassen zu haben, eine tiefe Sehnsucht, spornstreichs dorthin zurückzukehren und das Gesicht tief, tief, tief in den Schoß der Madame Kulla Gulla zu vergraben. Meine Damen und Herren! Ein flüsternd »Ah« durch den ganzen Saal und aus einem Winkel die leise, aber höchst verwunderungsvolle Bemerkung »Herrgott, er spricht ja Deutsch!« Die Vorlesung hatte begonnen. Herr Leonard Hagebucher hatte unbedingt das Wort und behielt es fast 2 Stunden hindurch. Zuerst sprach er natürlich von sich selber, aber ziemlich bescheiden und kam schneller, als es sonst die Gewohnheit öffentlich redender Männer ist, zur Hauptsache. Nach einer kurzen, aber recht anschaulichen Schilderung der Landenge von Suez und seines Anteils an Durchgrabung derselben, hielt er sich in Unterägypten nur so lange auf, um ganz wider die Erwartung des Polizeidirektors, seiner Hoheit, dem Vizekönig, ein ziemlich gewandtes Kompliment zu machen, ging darauf mit den Elfenbeinhändlern und seinem Freunde Semibeko und Nil aufwärts und befand sich auf dem bekannten und behaglichen Terrain von Abu Telfan, fast ohne zu wissen, wie er so bald und so sicher dahin gelangt sei. Sein Selbstvertrauen wuchs, je näher er dem Äquator kam. Seine Gedanken wurden umso lichter, je mehr sich das Pigment unter der Epidermis der Völkerscharen verdichtete und schwärzte. Und als er nun gar die Felsen des Turmurki-Landes glücklich zwischen sich und die Zivilisation geschoben hatte, wurde er seiner gegenwärtigen europäischen Zuhörerschaft gegenüber so heiter, unbefangen, ja unverschämt, dass er die Wünsche und Hoffnungen des Herrn von Glimmern und die schlimmsten Befürchtungen des Majors Wildberg weit übertraf. Er machte in der Tat Vergleichungen, und zwar solche, welche nur einen ungewöhnlich verworfenen deutschen Staatsbürger und Untertan angenehm berühren konnten. Er erlaubte sich, von den Verhältnissen des Turmurki-Landes wie von denen der eigenen süßen Heimat zu reden, und Politik und Religion, Staats- und bürgerliche Gesetzgebung, Gerechtigkeitspflege, Abgaben, Handel und Wandel, Überlieferungen und Dogmen, Unwissenheit und Vorurteile auf eine Art und Weise in seinem Vortrage zu verarbeiten, dass man als staunender Horcher durchaus nichts Erstaunliches darin gefunden hätte, wenn seine höchselige bronzene Hoheit, der Großfürst vom Promenadenplatz, gleich dem steinernen Komtur in den Saal gerückt wäre, um allerhöchst persönlich nach dem Recht zu sehen, der Schande allergnädigst ein Ende zu machen und den verruchten Spötter allerhöchst eigenhändigst beim Ohr zu nehmen und abzuführen. Nie war eine polizeiliche Erlaubnis in Gegenwart eines verehrungswürdigen Adels und gebildeten Publikums schmählicher missbraucht worden. Und der Gipfel der Abscheulichkeit war, dass der Sünder nicht einmal ahnte, wie schlecht er sei und wie mangelhaft er sich aufführe, sondern der festen Überzeugung sich hingab, er mache jedermann ein unendliches Vergnügen und es befinde sich niemand im Saal, der nicht fühle, hier werde der Wahrheit die angenehmste Form und die höchste Politur gegeben. In diesem Stadium seiner Rede fühlte sich der Redner so eins mit seiner Zuhörerschaft, dass es eine wahre Freude war. Der Nebel, welcher im Anfange auf seinen Augen lag, hatte sich längst verzogen, die glänzenden Toiletten der Damen schwirrten nicht mehr gleich einem wahnsinnig gewordenen Tulpenbeet durcheinander, mehr und mehr orientierte sich Herr Leonard Hagebucher unter den Gesichtern und Gestalten und fing an, auf Einzelne einzureden, wie im gemütlichsten Gespräch. »Wo Andacht auferwacht, da stirbt das Ich. Der dunkle Despot«, sagt Celaleddin, und da saß der Herr Polizeidirektor und lächelte immer süßer, süßer, als ob es seine feste Absicht sei, sämtlichen Runkelrüben, Zuckerfabriken und Raffinerien des Zollvereins Konkurrenz zu machen, und der Redner wendete sich in seinen Ausführungen vorzugsweise gern an ihn, denn in keinem Gesichte der ersten Reihe, in welcher doch auch der Herr von Glimmern saß, las er eine innigere Hingabe an die Sache und ein feineres Verständnis desselben. Da saß die Generalin von Einstein und sprach ihrem Schwiegersohn ziemlich laut ihre Verwunderung aus, dass so etwas von den betreffenden Behörden gestattet werden könne, und da saß die Baronin Nicola und seufzte in tiefster Seele: »Ach, armer Leonard!« Und der Professor Reihenschlager rieb sich einmal über das andere die Stirn und murmelte: »Wo hat er denn sein Konzept? Ist denn das sein Konzept? Steht denn das in seinem Konzept?« Da saß die Frau Emma, zog ihr Tuch um die Schultern zusammen und suchte ganz ängstlich mit den Augen ihren Gemahl, welcher leise einen Marsch mit dem Fuße trommelte und den Blick der Gattin tunlichst vermied. Und Fräulein Serena Reihenschlager machte die allergrößten Augen und amüsierte sich königlich. Überhaupt gab es viele, welche ihr Behagen nicht verbargen, dem wunderlichen Menschen hinter den beiden Wachskerzen mit stets steigender Spannung auf seinen Wegen folgten und somit alle späteren Vorsichtsmaßregeln durch ihr Gebaren auf das Glänzendste rechtfertigten. Das Neue und Gewagte machte zugleich betroffen und entzückte. Die Ironie fühlten nicht alle, die tiefe Bitterkeit sehr wenige, das Komische fast alle, außer den Damen, welche dagegen umso mehr von dem Romantischen, dem Schrecklichen und dem Mitleiderregenden angezogen wurden. Es war nicht zu leugnen. Leonard Hagebucher zeigte sich seiner Aufgabe vollkommen gewachsen. Er entwickelte ein beträchtliches Talent der Schilderung, und das Land vom Mittelmeer bis zum Mondgebirge lebte vor den Augen seiner Zuhörer. Sein Vortrag war zwar nur eine Fata Morgana, welche manches verzog oder auf den Kopf stellte, welche aber doch oder oft gerade deshalb magisch genug auf diese deutschen Kleinresidenzler, ihre Weiber und Töchter, wirkte. Bei manch einem mischte sich ein Gefühl der Beschämung in das Interesse, welches er an diesen Gefangenen der Madame Kulagula nahm, ein Gefühl, das es mit dem Wohlbehagen an und in einer engen, wenn auch noch so reinlich und schmuckgehaltenen Umgebung doch nicht völlig getan sei. Es rüttelte etwas an diesen wohldressierten Beamten- und Bankiersseelen und wies hinaus über den Polizeidiener an der Tür des Saales und den Polizeidirektor in der ersten Sitzreihe der Zuhörer. Hier hatte sich jemand durch viel Dreck und Blut, durch sehr unsolide und ungeordnete Verhältnisse unter Türken, Mohren und Heiden aller Schattierungen wacker durchgeschlagen und brachte aus der grimmigsten Sklaverei, der heillosesten Erniedrigung einen solchen Hauch der Freiheit in diese so rationell geordnete Gewöhnlichkeit mit, dass das philisterhafteste Selbstgefühl darob mit bangem Ekel und Überdruss und bei den edleren Naturen mit einem dunklen Schmerz in Widerstreit geriet. Manch einem ward es wie einem Kranken zumute, der auf seinen heißen Kissen vom blauen Meer und einem Segel in weiter Ferne träumt. Es füllte sich mehr als ein paar jugendliche Augen mit Tränen, und verschiedene glatzköpfige Assessoren und zahlenerdrückte Rendanten nahmen sich fest vor, bei der nächsten Begegnung mit den Vorgesetzten diesen zuerst grüßen zu lassen. Was den Vetter Wassertreter anbelangte, so befand sich derselbe in einem Zustand der Entzückung, welcher sich kaum beschreiben lässt. Sein Leonard übertraf seine schönsten, aber auch boshaftesten, heimtückischsten, frevelhaftesten Erwartungen. Er wurde groß und wieder klein, atmete er schnell und erstickte fast vor einem Vergnügen, welches ihm sicherlich seinen Anspruch auf die allerunterste Klasse des Landesordens für verdiente Zivilbeamte gab. Recht so, mein Sohn«, murmelte er, »herunter mit dem Immergrün unserer Gefühle von dem alten Gemäuer. Nieder mit dem Efeu, zeige dem Pack, wie das Ding ohne das grüne Behängsel aussieht. Oh, welche Narren, welche grasgrüne Narren waren wir, als wir jung waren. Wahrhaftig, der einzige Trost, der einem bleibt, ist, dass man nichts dafür konnte und die himmelblaue Affenjacke trug, wie sie einem angemessen worden war.« Der Ritter von Bumsdorf hatte seine liebe Not mit dem Vetter und behauptete später, es sei eine Kleinigkeit, einen Aal am Schwanz zu halten, aber 20 Aale solle der Teufel regieren, denn so etwas könne nicht verlangt werden von einem Manne und Familienvater, der sich selber schwach und matt genug fühle und erst am Nachmittag von seinem einzigen Sohne so infam in die Presse genommen worden sei. Es kann natürlich auch von uns nicht verlangt werden, dass wir den ganzen Vortrag hier abdrucken, so wenig als wir eine Fotografie des Vortragenden beilegen werden. Doch geben wir an dieser Stelle ein Bruchstück des Schlusses, welches uns dann zu einer Katastrophe führt, die niemand voraussehen konnte, weder der Redner selbst noch seine Freunde und merkwürdigerweise auch der Herr Polizeidirektor nicht. Mit dem gefälligsten Lächeln sich von dem soeben wieder angeführten Herrn ab und von neuem an sein Gesamtpublikum wendend, sprach Hagebucher Folgendes, indem er sich aus den realistischen Einzelheiten seiner afrikanischen Erfahrungen zu einer letzten allgemeinen Betrachtung erhob. »Ich habe Ihnen manches erzählt, meine Herrschaften, was mir erst während des Erzählens in den Sinn kam. Ich habe Ihnen einen grimmigen Ernst in einem so heitern Licht gezeigt, wie mir nur irgend möglich war, und hoffe, Sie nicht allzu sehr gelangweilt zu haben. Es ist was Gewaltiges um den Gegensatz der Welt, und die 92. Nacht der arabischen Märchen weiß davon zu berichten. Wenn der König von Serendib auf seinem weißen Elefanten ausreitet, so ruft der vor ihm sitzende Hofmarschall von Zeit zu Zeit mit lauter Stimme: »Das ist der große Monarch, der mächtige und furchtbare Sultan von Indien, welcher größer ist als der große Salomo und der große Maharaja waren.« Worauf der hinter seiner Majestät hockende erste Kammerherr ruft: »Dieser so große und mächtige Monarch muss sterben, muss sterben, muss sterben.« Und der Chor des Volkes antwortet: »Gelobt sei der, der da lebt und nie stirbt.« Meine hochverehrten Herrschaften, es ist niemand auf Erden, wes Standes und Geschlechts er auch sein möge, den diese drei Rufe nicht fort und fort auf seinem Wege von der Wiege bis zur Grube umtönen. Wohl dem, der seines Menschentums Kraft, Macht und Herrlichkeit kennt und fühlt durch alle Adern und Fibern des Leibes und der Seele. Wohl dem, der stark genug ist, sich nicht zu überheben und ruhig genug, um zu jeder Stunde dem Nichts in die leeren Augenhöhlen blicken zu können. Wohl dem vor allen, dem jener letzte Ruf überall und immer der erste ist, welchem der ungeheure Lobgesang der Schöpfung an keiner Stelle und zu keiner Stunde ein sinnloses oder gar widerliches Rauschen ist und der aus jeder Not und jeder Verdunkelung die Hand aufrecken kann mit dem Schrei: »Ich lebe, denn das Ganze lebt über mir und um mich.« Meine Damen und Herren, es ist etwas sehr Schönes und unter Umständen recht Angenehmes um den Gegensatz. War es nicht die Lust am Kontrast, welche Sie alle bewog, mir heute Abend so zahlreich in diesem Saale Ihre Gegenwart zu schenken? Sie sprachen zueinander oder zu sich selbst: Hier ist ein Mensch zu uns gekommen, der 12 Jahre bei den Unterirdischen wohnte, während wir ohne Unterbrechung im Lichte des fröhlichen Äthers unser Dasein weiterspinnen durften. Jener wird drollige, seltsame Dinge zu erzählen wissen. Hören wir seine Mémoire d'outre-tombe. Machen wir uns den Spaß, dieses Irrlicht, diesen Spuk aus dem Grabe seiner eigenen Existenz tanzen zu sehen. Meine hoch zu Verehrenden, das Gespenst hat getanzt und sie vernahmen den Anfang dessen, was es ihnen gern mitteilen möchte. Sie waren viele Wachende gegen einen Träumenden, viele Sehende gegen einen Geblendeten. Ich aber habe jetzt nur den einen Wunsch, dass sie alle ihre Rechnung. Die beiden Wachskerzen gerieten ins Schwanken auf dem schwankenden Tischchen. In dem Augenblick, als der Vetter Wassertreter seinen Leonard glücklich aus allen Gefahren, Tiefen, Untiefen, Brandungen und Wirbeln des Abends an das Land gerettet glaubte, jagte dieser ihm einen Schrecken ein, welcher über alle seine vieljährigen Nippenburger Erfahrungen ging. Der Redner stockte im besten Flusse seiner Rede und starrte in den Saal, als tauche nunmehr ihm selbst in den Reihen seiner Zuhörer ein Gespenst auf, ein Geist, welchen er in diesem Augenblicke nicht gerufen hatte. Und so war es auch. Und die ganze Versammlung merkte so gut wie der Geisterseher selbst, dass sich ein unerwarteter Gast in ihre Mitte gedrängt habe, obgleich sie ihn nicht wie jener erblickte oder, wenn sie ihn auffand, ihn doch nicht erkannte. Ganz im Hintergrunde des Saales, aber bloß von der Gasflamme beleuchtet, erhob sich über die hübschen Gesichtchen der beiden Töchter des Postrats Zwirnemann ein anderes Gesicht, bärtig, sonnverbrannt und gefurcht und zerfetzt, als ob eine Tigerkatze mit ausgespreizter Kralle hineingeschlagen habe. Der Herr van der Moog. Wenn der wilde, zerzauste Fremdling vorgesprungen und mit einem Satz und dem schönsten Gruß von Abu Telfan und der Madame Kulagulla den Redner an den Hals geflogen wäre, so würde das diesen nicht so sehr aus dem Konzept gebracht haben, als die ziemlich entgegengesetzte Art, in welcher er seine Freude am Wiedersehen und Wiedererkennen kundgab. Der Herr van der Moog legte den Zeigefinger der linken Hand bittend auf den Mund und schüttelte drohend die rechte Faust gegen den erstarrten Hagebucher. Die Vorlesung war unbedingt zu Ende und der Pulsschlag des Vetters Wassertreter stockte wie das Wort des Redners. Noch einmal versuchte der Letztere, seinen Faden wieder zu finden, aber er gab es schnell auf und schloss mit der konfus und undeutlich hervorgestotterten Versicherung, dass er in 8 Tagen, wenn das Schicksal es erlaube, da fortfahren werde, wo er jetzt endige. Das Schicksal, soweit es sich an dem heutigen Abend durch den Polizeidirektor Betzendorf vertreten ließ, lächelte fein und verbindlich, es pflegt das bekanntlich häufig so zu machen, auch in Fällen, wo seine Schlussentscheidung noch lange nicht feststeht. Folgte das Getümmel des Aufbruchs und riss alle in dem gewöhnlichen, ungemütlichen Durcheinander aus dem Saale fort, die bleiche, erregte Nicola unter dem Schutze der Mutter, des Gatten und des Herrn von Betzendorf. Mit den verschiedenartigsten Gefühlen drängten sich die Freunde um den verwirrten, schwitzenden, betäubten Redner, der nicht ein Wort von dem, was sie ihm zu bemerken hatten, verstand. »Van der Moog, Van der Moog«, murmelte er sich gegen die Tür drängend, aber der Befreier war verschwunden und Teubrich Pascha, der Wächter an der Türe, hatte nur gehorcht, aber nicht gesehen. Der spukhafte Finger und die gespenstische Faust duldeten keine zu laute, zu sehr das Aufsehen der Menschen erregenden Nachforschungen. Es blieb dem fiebernden Mann aus dem Tumorki-Lande nichts anderes übrig, als sich den Freunden wieder anzuschließen und eine sehr zerstreute und geistesabwesende Hauptperson bei dem feierlichen Mahl zu sein, welches der Professor Reihenschlager oder vielmehr des Professors Tochter ihm, dem Vetter Wassertreter und dem Ritter von Bumsdorf hatte bereiten lassen. 19. Kapitel. Es war ein braves Essen und machte dem Charakter der kleinen, wackern Serena alle Ehre. Der Wein des Professors war recht zu loben, Wäre nur auch die Gemütsverfassung der Schmausenden zu loben gewesen. Sie ließ alles zu wünschen übrig. Selbst auf die heitere Seele des Vetters Wassertreter drückte allmählich ein schwarzes Gewölke. Der Gastgeber war still und nachdenklich, die Tochter fast noch stiller und nachdenklicher, und der Ritter von Bumsdorf aß und trank, aber ohne Genuss. Ein umgekehrter alter Ägypter, hatte er nicht seinen verstorbenen Großvater, sondern seinen höchstlebendigen Herrn Sohn sich gegenüber an der Wand lehnen und ließ sich von ihm den guten Humor mit ebensolcher Berechtigung verderben, wie irgendein thebanischer oder memphitischer Grundbesitzer vor 4000 Jahren den seinigen durch die anrüchigste Ahnenreihe. Wie immer vergnügten sich diejenigen am meisten, die Gewinn und Verlust des Tages oder der Stunde am wenigsten berechnen konnten. Teubrich Pascha war fest überzeugt, dass sein Patron, wie er sich ausdrückte, heute grad so einen großen Sieg über die Residenz gewonnen habe, als der König Xerxes von Griechenland über den Kaiser Alexander von Persien. Sievers, der stahlherzige Vasall des Hauses Bumsdorf, hatte einen Taler von seinem jungen Herrn Hugo empfangen und hielt ihn im seligsten Bewusstsein fortwährend warm in der linken Hand und in der linken Tasche seiner gelben ledernen Hose. Beide, der Pascha und der Vasall, saßen in der Küche des Hauses Reihenschlager, und beide Mägde des Hauses hatten Befehl, ihnen den Aufenthalt drin so angenehm als möglich zu machen. Als die Glocke der Mitternacht erklang, fand es sich, dass die Zeit in den unteren Räumen des Hauses viel schneller und angenehmer hingegangen war als in den oberen, und es bedurfte längerer und dringender Überredung, um die biederen Knappen zu bewegen, die Rieke vom rechten Knie freizulassen und seinem Ritter in den Pelz zu helfen. Pilz und Schaumlöffel hatten viel von ihren Studentenjahren gesprochen, aber die besten Schnurren in Anbetracht der Gegenwart des Fräuleins für sich behalten müssen. Der Herr von Bumsdorf hatte mit dem Fräulein Ökonomie, Gartenwirtschaft, Milchwirtschaft und Federviehzüchtung getrieben. Von der Vorlesung war kaum noch die Rede gewesen, und Leonard Hagebucher durfte sich seinen unruhigen Gedanken dem Gewimmel von Fragezeichen in seiner Seele ungestört hingeben. Jeder der Anwesenden hatte sich vorgenommen, ihm seine Ansicht über den Abend in einem ruhigen Augenblick ausführlich mitzuteilen, allein diese stille Minute hatte sich für niemanden gefunden. Es war übrigens auch besser so. Als die Herren aufbrachen, drückte der koptische Professor seinem Mitarbeiter an der großen Grammatik die Hand und sprach dumpf: »Morgen, lieber Hagebucher.« Und Hagebucher antwortete zerstreut: »Es wird sich wohl für alles eine Zeit finden. Fräulein Serena, ich danke herzlich für die gütige Bewirtung.« »Oh, ich habe zu danken«, rief die kluge Tochter des gelehrten Vaters. »Sie haben uns heute ganz andere Dinge, als in meinem Kochbuche zu finden sind, zusammengerührt und aufgetragen. Nun, der liebe Gott möge jedem von uns einen guten Schlaf nach der Aufregung verleihen.« »Ein guter Wunsch! Wollen Sie einen Kuss dafür, Liebchen?«, rief der Vetter Wassertreter, aber Serena versteckte sich lachend und kopfschüttelnd hinter dem Papa, und auch der Wegebauinspektor fuhr endlich in seinen Pelz. Man nahm Abschied, dreimal nahm man Abschied. Zuerst an der Tür des Speisezimmers, so dann oben und zuletzt unten an der Treppe. An der Haustür aber fasste der Vetter den Hospes an die Arme, steckte ihm den Kopf über die rechte Schulter und stöhnte: »O Pilz, dein Keller!« steckte ihm den Kopf über die linke Schulter und seufzte: »O Pilz, dein Herz!« schob ihn so dann von sich, legte ihm beide Hände auf die Schultern, blickte ihm gerührt in die Augen und stammelte unter einem langen, langen Kuss: »O, Pilz, deine Tochter! Gute Nacht, Pilz!« Es kostete einige Mühe, die beiden alten Herren und die Vasallen im Hotel de Prüss in ihre Betten zu bringen, aber endlich gelang es, wie alles, was man mit Geduld und Liebe angreift. Gegen 1 Uhr wandelten Hagebucher und Teubrich allein ihrer Behausung in der Kesselstraße zu, Der Pascha, betrunken, weinerlich, Leonard vollkommen nüchtern, dessen ungeachtet aber verwirrt und betäubt wie kein anderer Bewohner der Residenz in dieser Nacht. Je mehr er über das plötzliche Erscheinen und Verschwinden jenes Mannes, welchem er zu so vielem Dank verpflichtet war, nachdachte, desto unbegreiflicher erschien es ihm. Hatte er denn wirklich recht gesehen? Hatte er sich nicht getäuscht? Hatte die Erscheinung wirklich und wahrhaftig Fleisch und Blut und war sie nicht bloß ein Spiel der durch das eigene Wort erregten Fantasie, eine Folge der übermäßigen Exaltation des Abends? Die Antwort auf diese Frage blieb immer dieselbe. Der Herr van der Moog war ebenso unvermutet im Saale der Harmonie erschienen wie einst zu Abu Tilfan im Tumurki-Lande, Königreich Darfur. In seinen Unterhosen auf dem Rande seines Bettes sitzend sprach der Redner, nachdem er dem schlaftrunkenen Pascha die ungeheure Tatsache so klar als möglich gemacht hatte, ein letztes hohes Wort. »Täubrig«, sagte er, »täubrig, wenn ich morgen früh nicht wieder erwachen sollte, so geben Sie mir den größtmöglichen hölzernen Löffel, den Sie auftreiben können, als Symbol mit in die Grube, und auf meinen Grabstein lassen Sie schreiben, er bekam sein Teil.« »O Jerusalem«, seufzte der Schneider, und seufzend zog Leonard Hagebucher die Füße in die Höhe, sah den Pascha aus der Tür wanken und blies das Licht aus. Dass der Herr van der Moog ihm jetzt nicht zum zweiten Mal erschien, war gleichfalls als beruhigendes Zeichen seines Wandelns unter den Lebendigen zu nehmen, und dass auch Leonard am nächsten Morgen noch unter den Lebenden aufstand, bewies klar, er habe den Löffel doch noch etwas zu voreilig neben die Schüssel legen wollen. Der Morgen kam und brachte durch die Stadtpost ein Billet, welches eine Karte mit dem Namen van der Moog und die Notiz enthielt: »Suchen Sie mich nicht, reden Sie nicht von mir, vielleicht werden wir am Abend irgendwo zusammentreffen. Verlassen Sie also nach 8 Uhr Ihre Wohnung nicht. Es ist mir recht angenehm gewesen, Sie so schnell und in so günstig veränderten Zuständen wiederzufinden. Vielleicht habe ich mannigfache Gelegenheit, Ihren guten Willen und Ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Leben Sie wohl.« Gleich einem Regenguss auf ein dürstendes Saatfeld wirkte dieses Schreiben auf den afrikanischen Redner. Schnell, kräftig erhob er sich aus tiefster moralischer Zerknicktheit, aus kläglichster, katzenjämmerlichster Versunkenheit. Blitzschnell fuhr er aus dem Bett und in die Kleider. Unter seinen Schritten erdröhnte der Fußboden, und mit unverhohlenem Staunen blickte Täubrig Pascha auf die merkwürdige Veränderung in Wesen und Erscheinung seines Patrons und hätte sich gern das Rezept davon ausgebeten, aber Hagebucher achtete wenig auf ihn, sondern griff bald nach Hut und Regenschirm, um nach dem Hotel de Prüst zu eilen und den Vetter Wassertreter sowie den Ritter von Bumsdorf nach Nippenburg abfahren zu sehen. Es war, wenngleich ziemlich warm, doch ein arger Nebel, aber der graue Tag besaß nicht mehr die Macht, niederdrückend auf den Mann vom Mondgebirge zu wirken. Er schritt weit aus durch die schmutzigen Gassen und kümmerte sich um nichts. Manche Leute blieben stehen, blickten ihm nach, steckten flüsternd die Köpfe zusammen oder deuteten gar mit den Fingern auf ihn. Er ließ sie gewähren und zog den Kopf nicht mehr zwischen die Schultern. Was ging es ihn an, was man über ihn dachte und sprach? Im Hotel fand er die beiden alten Herren über einem stillen Frühstück. Der Dynast hatte eine offene Brieftasche neben dem Teller liegen, notierte mürrisch lange verdrießliche Zahlenreihen und verdarb sich den Genuss des Chateau La Rose durch allerlei Rechenexempel, welche er nicht ein einziges Mal zu seiner Zufriedenheit löste. »Na, Gottlob, da ist er endlich«, rief der Vetter, »das ist mir ein liebliches Verfahren. Man kommt seinetwegen, um ihm eine Ehre anzutun, durch Sturm, Schnee und Regen vom Ende der Welt, von Nippenburg und Bumsdorf, und hier sitzt man mit einer Welt von Komplimenten im Sack wie ein junges Mädel, das auf einen Heiratsantrag wartet und kann sie so wenig an den Mann bringen als jenes, sondern muss eben warten, bis es dem Herrn gefällig ist, nachzufragen, wie das Befinden ist. Hurra, mein Sohn, jetzt stürze dich mit verdoppelter Schnelligkeit an meinen Busen. Du bist als großer Mann, als ein ungeheurer Mensch, sowohl was den Charakter als was das Talent anbelangt, aus dem Hinterstübchen des Vetters Wassertreter hervorgegangen. Küsse mich, mein Kind, noch eine solche Rede wie die gestrige, und sie werfen dich hier gerade so gut vor die Tür wie der Alte in Bumsdorf. Aber der Schlüssel liegt noch immer unter dem Uhrgehäuse, und ich brauche wieder nicht mehr zu sagen. O Leonard, Leonard, dass ich dieses noch erleben durfte. Den alten Goethe habe ich nur von hinten gesehen, aber dich kann ich von hinten und vorn herzen, was fast ein noch größerer Genuss ist. Ja, so musste er aussehen, der Mann mit dem vernichtenden Blick, der berufen war für einen gulden Entree, die Person dem deutschen Philistertum den Kopf auf afrikanische Art zu waschen. O Herrje, das Volk hier in der Residenz wird fürs Erste sicher nicht wieder verlangen, dass du ihm Spanisch kommst. Ja, sie sind ein Sohn, der seinem Vater Freude macht, sprach der Ritter, seine Brieftasche mit siebenfältigen Lederriemen verknüpfend und sie mit einem Seufzer tief in seine Brusttasche versenkend. Erst nachdem der Ausspruch getan war, erinnerte er sich, dass auch Hagebucher Senior sein Glück wohl zu tragen wisse, blickte etwas verlegen den Redner von unten nach oben an und ergänzte seinen Stoßseufzer durch ein bedeutungsreiches »Ja, so«, welches dem Vetter Wassertreter zu einem neuen, herzerfrischenden Gelächter verhalf. Mit gutem Appetit ließ sich Leonard am Tische nieder und trug kauend und schlürfend den ebenfalls mit ungeschwächten Kräften und munterer Behendigkeit von neuem ans Werk gehenden Alten die besten Grüße an die Heimat, an den Bumsdorfer Gutshof, an Frau Claudine, an Mutter und Schwesterchen und womöglich auch an den Papa auf. Um 21:30 gab's einen gerührten Abschied. Sivos, der Vasall, welcher in der Hauptstadt an einem fortwährenden leichten Schwindel zu leiden schien, meldete, die Post werde in einer halben Stunde abgehen. Der Oberkellner brachte die Rechnung und die Nachricht, dass eine Droschke vor der Tür halte. Man leerte ein letztes Glas, wünschte dabei einander alles Gute und verpflichtete sich, zu jeder Zeit das Beste voneinander zu denken. Nippenburg und Bumsdorf schickten auch noch dem Professor und des Professors Töchterlein ihre schönsten Grüße, und der Dynast sprach die gediegene Absicht aus, denselben in den allernächsten Tagen zwei merkwürdig schöne und in Betreff der Trichinen über jeden Verdacht erhabene Schinken sowie ein gleichfalls garantierten Korb frischer Würste folgen zu lassen. Nachdem nun auch Leonard recht unnötigerweise seine Verwunderung darüber ausgesprochen hatte, dass der Leutnant nicht auch erscheine, um dem Erzeuger Lebewohl zu sagen, und nachdem der landbebauende Greis seine Meinung energisch dahin veröffentlicht hatte, ihm liege nicht das Geringste an dem Schlingel, fuhr man ab. Das heißt, Leonard sah von der Pforte des Wirtshauses aus die beiden Alten und den Vasallen abfahren und blickte ihnen ernst bis zur nächsten Ecke nach. In dem Augenblick, wo der Vasall vom Bock zum letzten Male mit dem Hute winkte, fühlte der Afrikaner einen Schlag auf der Schulter und vernahm dicht neben sich den vergnügten Ruf: »Da fahren Sie hin! Fort ist er! Hurra! Bumsdorf und Nippendorf für immer!« Der Herr Leutnant Hugo von Bumsdorf hatte im Billardzimmer des Hotels verborgen seinen kindlichen Gefühlen allen möglichen Zwang angetan, aber länger hatte er's nicht getragen. Da stand er jetzt und ließ den schönsten, innigsten, zartesten Regungen seiner Seele freiestes Spiel. »Ich sage Ihnen, Hagebucher, das war gestern ein heißer Tag für uns alle beide, und wenn er Ihnen so schwer wie mir in den Knochen liegt, so werden Sie heute früh zu Bett gehen und Ihrem Schutzpatron ein recht anständiges Wachslicht versprechen, wenn er Sie ruhig die Decke über den Kopf ziehen lässt. Ich hatte mich auf manches eingerichtet und mich für allerlei kleine Verdrießlichkeiten mit dem nötigen Stoizismus gewappnet, aber sollten Sie es glauben, Schon der zweite Jude war diesem entarteten Greise zu viel, der dritte machte ihn vollkommen rabiat, und als nun gar im Laufe der Unterhaltung die Rede auf den armen Roland kam, Sie kennen das vortreffliche Vieh und wissen Blut und Zucht zu schätzen, Hagebucher, da, oh Hagebucher, ein letzter schöner Rest kindlicher Pietät verbietet mir das Wort. Schweigen wir. Lassen wir still den Mantel über den Papa Noah fallen und genießen wir heiter und unbefangen unsere Jugend. Denn siehe, es wird auch für uns die Zeit kommen, da wir von Bumsdorf herziehen werden, um die Schulden unserer Söhne zu bezahlen. Die letztere Vorstellung sollte einem jungen Gesellen wie Sie freilich zeigen, die Gegenwart nach Möglichkeit zu genießen, rief Leonard lachend. Solchem alten Knaben gleich mir wird ein solcher Gedanke weder am guten noch am bösen Tage hinderlich oder förderlich werden. Er ärgerte sich aber doch ein wenig, als der Leutnant treuherzig sprach, »Da haben Sie recht, Hagebucher.« Sie hatten beide Arm in Arm den Torweg des Hotel de Prüss verlassen und schritten vertraulich nebeneinander durch die Straßen. Jetzt aber zog plötzlich Herr Hugo von Bumsdorf seinen Arm aus dem des Afrikaners und sagte, »Wissen Sie, Hagebucher, wenn mir diese bunte Jacke nicht längst zum Ekel geworden wäre und wenn es mir irgend darauf ankäme, Karriere zu machen und im 40. Jahre Hauptmann zweiter Klasse zu werden, so würde ich mich ganz gehorsamst hüten, mit Ihnen hier so bras-dessus am hellen Mittag vor den Augen der Hauptstadt zu wandeln. Haben Sie eben den Blick des geheimen Kriegsrats Canini bemerkt? Nicht? Nun, umso besser für die Ruhe Ihrer armen Seele. Ich sage Ihnen, der Mann gilt etwas. Sie aber gelten nichts, im Gegenteil. Seit dem vorigen Abend gibt es keinen zweiten Menschen, der so tief in der Achtung und Neigung der dirigierenden Kreise steht wie Sie. Bester Freund, wenn der Staat einmal anfängt, Prämien für das Ausplaudern der Wahrheit auszusetzen, dann wollen wir Sie widerrufen. Aber bis dahin färben Sie sich gefälligst selber schwarz und verziehen Sie sich ruhig wieder in das heißeste Afrika. Sie werden dort unbedingt kühler sitzen als hier bei uns. Fragen Sie nur meine arme Cousine Nicola. Die hat auch gemeint, es sei eine Kleinigkeit und jedes Menschen angeborenes Recht, ein vergnügter, frischer und ehrlicher Kerl zu bleiben. Aber man hat sie nach Gebühr mit der Rute in die Ecke zurückgefegt und sie sitzt jetzt still genug in dieser Ecke. Was sehen Sie mich an? Na, mein Gutester, ein Unterleutnant, welcher vom Papa der Kopf gewaschen wurde wie mir, ist zu jeder philosophischen Betrachtung fähig und hat einen anständigen Überschuss trefflicher Lehren und Warnungen an gute Freunde abzugeben. Guten Morgen. »Guten Morgen«, sprach Hagebucher und blickte dem seitwärts abtänzelnden jungen Krieger längere Zeit nach. Aber der Gedanke an den Tag der Erlösung aus den Banden von Abu Telfan, der Gedanke an den Herrn Cornelius van der Moog, überwog alles andere und festen Schrittes erreichte er die Kesselstraße. Vor der Tür seines Hauses stand Teubrich Pascha mit schlaff herabhängenden Armen und kläglichst verzogenen Lippen und neben ihm stand ein gut uniformierter, wohlgefütterter Bote der Tochter des Erebus und der Nacht, welche die einen Adrastea, die anderen Nemesis und wieder andere anders nennen. Dieser Gesandte der Göttin des Maßes, des Einhalts und der Vergeltung ließ nichts herabhängen, sondern überreichte dem herantretenden Afrikaner ein umfangreiches, großversiegeltes Schreiben der hochlöblichen Polizeidirektion. Dieser Bote lächelte nicht, aber der Herr Polizeidirektor lächelte auf das leutseligste aus diesem Schreiben, in welchem er sich die Ehre gab, dem wohlgeborenen Herrn Leonard Hagebucher P.P. mitzuteilen, dass wie sehr er, der Herr Polizeidirektor, vom Nutzen öffentlicher Vorträge gleich dem am gestrigen Abend mit hohem Interesse vernommenen auf die Bildung und Erbauung des Publikums überzeugt sei, er sich doch nicht der Überzeugung verschließen könne, auch hier müsse das Gute dem Besseren, nämlich das Vergnügen des Publikums, dem Wohlergehen desselben weichen. So müsse er, der Herr Polizeidirektor, gestehen, dass er sich leider mit der Art und Weise, wie der Herr Hagebucher das Problem der Gesellschaft Geschichten zu erzählen auffasse, durchaus nicht im Einklang befinde, wie denn auch von anderer sehr maßgebender Seite unbedingt dagegen Verwahrung eingelegt worden sei. Mit dem innigsten Bedauern sehe er, der Herr Polizeidirektor, sich deshalb genötigt, dem verehrten Herrn die Mitteilung zu machen, dass eine hohe Behörde nach reiflicher Überlegung zu der Überzeugung gekommen sei, es sei ihre Pflicht, ein ruhiges, aber festes Veto gegen alle ferneren Produktionen dieser Art einzulegen. Zum Schluss dieses höflichen und konfidentiellen Amtsschreibens empfahl sich der Briefeschreiber dem Adressanten mit ausgezeichneter Hochachtung und hing zur letzten Zierde mit einem kunstvollen Schnörkel seinen Tauf- und Familiennamen sowie seinen Titel darunter. Johann von Betzendorf, fürstlicher Polizeidirektor. Der Pascha seufzte, o Jerusalem. Leonard Hagebucher aber schob den Wisch in die Tasche, ließ durch den Diener der öffentlichen Sicherheit an den Direktor derselben einen recht schönen Gruß bestellen und stieg nicht in seine Wohnung hinauf, sondern ging zum Professor Reihenschlager, weniger um sich seinen Rat und Trost als um von dem Töchterlein eine Tasse Kaffee zu erbitten. Der koptische Gelehrte wusste auch weder Rat noch Trost. Er lag moralisch und körperlich zerschlagen auf seinem Sofa und sprach nur den Wunsch aus, sich aus dieser verruchten Welt gänzlich zurück in den Bauch der großen Pyramide ziehen zu können. Serena, helläugiger als je, wusste dagegen ihrer Heiterkeit kaum genug zu tun. Summend und singend umschritt sie ihre Kaffeemaschine und behauptete, der Herr Polizeidirektor sei ein Mann ganz nach ihrem Herzen, der wisse, was sich schicke, und der Papa und der Herr Hagebucher sollten sich von Rechts wegen schönstens bei ihm bedanken, weil er so schnell solcher Parade ein Ende gemacht habe. Fräulein Serena Reihenschlager ging so weit zu behaupten, dass es sich eigentlich für einen gescheiten und ordentlichen Mann gar nicht schicke, sich so öffentlich zum Narren zu machen. »Ich will keinen Namen nennen«, sprach sie, »aber ich kenne Leute, die sollten ihrem Gott danken, dass niemand sie hindert, sich ihre Meinung über ihrem hinterindischen Wörterbuch und ihrer türkischen Grammatik unter vier Augen zu sagen.« Es ist immer etwas anderes, ob jemand innerhalb seiner vier Wände sich auf den Kopf stellt oder ob er auf dem freien Markte auf dem Seil tanzt. Und das ist meine Ansicht von der Sache. »Und es ist eine sehr vernünftige Ansicht, Fräulein Serena«, rief Leonard. »Ach, in welcher prächtigen Welt lebten wir, wenn die verständigen Leute ihren guten Rat stets zur rechten Zeit kundgeben würden.« »Jetzt bitte ich um eine zweite Tasse Kaffee.« »Und mir stopfe meine Pfeife, Kind«, sagte der Professor und wendete sich an den jungen Hausfreund mit den tragischen Worten, »Es ist die erste heute.« Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Mai 2024.